Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Agenda. Die Frau, die in meinem Büro erschien, war adrett gekleidet und roch dezent nach teurem Parfum. Sie hielt mir eine Visitenkarte unter die Nase, die ebenfalls teuer aussah und die mich damit vertraut machte, dass ich es mit einer Dame aus dem oberen Management zu tun hatte, obwohl sie dafür noch reichlich jung aussah. Aber vielleicht konnte sie sich teure Verjüngungspillen leisten, während unsereins von Tag zu Tag älter aussah. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, bin ich geschäftlich darauf angewiesen, täglich sehr viele Informationen abrufbereit auf mir zu tragen. Klingt nach reizvoller Unterwäsche. Gibt es jetzt schon welche mit eingebautem Terminkalender? Genau darum geht es. Meine Agenda ist weg. Aha. Und jetzt fällt Ihnen der Name Ihres Geliebten nicht mehr ein. Das ist natürlich bedauerlich. Alle meine geschäftlichen Kontakte, äußerst wichtige Memos und natürlich auch alle PIN-Codes für meine Kreditkarten sind in der Agenda abgespeichert. Abgespeichert? Ich benutze natürlich eine elektronische Agenda. Natürlich. Und all die netten Daten sind nirgendwo auf Diskette gespeichert? Ach, diese Speicherei ist mir zu kompliziert. Nein, mit dem Verlust meiner Agenda habe ich einen persönlichen Verlust erlitten. Und natürlich einen unschätzbaren geschäftlichen Verlust. Sie müssen mir helfen. Tut mir leid. Ich bin kein Fundbüro. Ich finde nicht mal meine eigenen Dinge wieder. Ich werde erpresst. Das klingt nicht schlecht. Fahren Sie fort. Vielleicht überlege ich es mir und bin so gnädig und akzeptiere einen kleinen Vorschuss. Ein Mann hat meine Agenda geklaut. Er muss irgendwie an meine Adresse gekommen sein. Vielleicht habe ich sie abgespeichert. Auf jeden Fall hat er mir angeboten, die Agenda für 5000 Franken zurückzugeben. Nicht schlecht. Wie viel kostet so ein Ding im Laden? Je nach Ausführung bis zu 1000 Franken. Sie aber möchten natürlich Ihre alte Agenda zurück. Genau. Der Mann hat mir eine Adresse gegeben. Er erwartet mich dort heute Nachmittag um 3. Sie werden mit mir kommen und alles beobachten. Und wenn ich meine Agenda wieder habe, diesen üblen Erpresser zur Strecke bringen. Sie sind doch stark genug für so eine Aufgabe, oder? Sie zeigte auf meinen Bauchansatz und ich zeigte ihr meine Armmuskeln. Doch als ich sie spannte, spürte ich krampfartige Schmerzen, die erst wieder verschwanden, als mir Frau Riechner einen schön gefalteten Tausender rüberschob. Sie gab mir klare Anweisungen, die da lauteten, abwarten und aufmerksam sein. Also wartete ich. Zuerst in meinem Büro und danach vor dem Abbruchhaus, in dem die Geldübergabe hätte stattfinden sollen. Guten Tag, mein Name ist Nase. Ich bin Schnüffler. Aber nicht weiter sagen. Danke, aber ich habe heute meinen freien Tag und den möchte ich ungestört hinter mich bringen. Das kann ich gut verstehen. Leider habe ich nicht frei. Ich habe einen Auftrag. Ich bin nämlich Detektiv. Darauf wären Sie nie gekommen, oder? Tarnung, sage ich immer. Tarnung. Alles nur Tarnung. Dann tarnen Sie sich mal schön. Am besten als Baum. Der redet nicht. In diesem Haus, ganz unter uns gesagt, in diesem Haus hier läuft gerade ein Deal ab. Nicht ganz legal, sage ich Ihnen. Diebesgut wird an Besitzer zurückverkauft. Aber ich werde den Dieb überwältigen. Was Sie nicht sagen. Und wer hat Sie engagiert? Georg Luft. Ja, aber das fällt unter mein Berufsgeheimnis. Ich verrate meine Klienten nicht. Und dieser Herr Luft vermisst seine Agenda. Oh, nein. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Ein Organizer. Organizer. Das ist so ein kleiner Computer, in dem man Dinge reintippen kann. Ja, auf der Seniorenuniversität wollte ich einen Kurs besuchen, aber dann entschied ich mich für den Lehrgang Privatdetektiv in 4 Stunden. Hat sich gelohnt, glauben Sie mir. Mein schusseliger Berufskollege ging mir fast noch eine halbe Stunde auf den Wecker. Als er endlich Atemnot bekam, erschien ein anderer älterer Herr, der vor Jahren den Kursus Beamter in 10 Minuten absolvierte. Und uns alle nun lebenslänglich dafür bestrafte. Schau an, Maloney. Ich wusste gar nicht, dass hier die Sammelstelle für Taglöhner ist. Nicht viel los heute. Oder sind Sie und dieser alte Mann die Einzigen, die niemand gebrauchen konnte? Mein Name ist Nase. Ich ermittle privat. Möchten Sie mein Diplom sehen? Beim Beschatten war ich der Beste. Das Opfer hat mich erst nach 7 Minuten entdeckt. Haben Sie etwa auch Ihre Agenda verloren? Und können Sie sich jetzt nicht mehr an den Termin erinnern, den Sie sich merken sollten? Den Tag Ihrer Pensionierung? Mit einer elektronischen Agenda können Sie auch Adressen speichern. Man kann damit sogar aufs Internet, hat man mir gesagt. Ja, und man kann sie auch als Briefbeschwerer benutzen. Sehr praktisch. Ne? Arbeiten Sie neuerdings mit diesem Trottel hier zusammen, Maloney? Er beleidigt mich. Warten Sie nur, bis ich den Kurs Anwalt in 2 Tagen gemacht habe. Dann verklage ich Sie. Tun Sie das. Jetzt aber lassen Sie mich bitte durch. Uns wurde ein Mord gemeldet. Hier in diesem Haus? Frau oder Mann? Mit oder ohne elektronische Agenda? Das ist hier die Frage. Das werden wir gleich sehen. Oh, das ist aber aufregend. Das erspart mir den Kurs Obduktion in 2 Stunden. Hoffentlich ist die Leiche aufgeschlitzt. Schreiten Sie voran. Ich bin auf alles gefasst. Vielleicht ist die Leiche schon im Stadium der Verwesung. Das wäre faszinierend. So ein Anblick vergisst man nicht so schnell. Oder? Er folgte begeistert dem Beamten, der keinen Versuch unternahm, uns zurückzuhalten. Wir gingen alte Holzstufen hoch und höher, bis wir das 3. Stockwerk erreichten. Dort trafen wir auf die Leiche. Es war ein Mann, der weder verwest noch aufgeschlitzt war. Jemand hatte ihm eine Kugel in den Kopf gejagt. Nur wenige Meter von der Leiche entfernt stand meine Klientin, eine andere Frau und ein Mann. Alle 3 trugen je eine elektronische Agenda auf sich. Mein schussliger Kollege ließ sich nicht abschütteln, und so besuchten wir zu 3 die Mutter des Toten. Der Polizist begrüßte sie wie eine alte Bekannte und erklärte uns stolz, dass die Frau im Polizeipräsidium den Status einer Legende besitze. Diese Frau, Maloney, hat etwas erreicht, was Sie nie erreichen werden. Sie war erfolgreich, die Beste ihres Fachs. Die beste Taschendiebin der Stadt. Vor ihr war keine Tasche sicher. So ist es. Leider ist es mir heute aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich zu arbeiten. Gicht. Sie scheinen nicht sehr über den Tod ihres Sohnes zu trauern. Früher oder später musste es soweit kommen. Er hatte nie die Klasse, um als Ganove ein ganz Großer zu werden. Aber er hatte den Wunsch, ein ganz Großer zu werden. Und diese Kombination ist tödlich. Das interessiert mich. War Ihr Sohn ein schwerer Junge? Hat er gemeuchelt? Oder gemordet? Gemordet? vielleicht sogar aufgeschlitzt. Mein Sohn war eine Niete. Ein kleiner Dieb mit großen Ambitionen. Diese Sache mit diesen elektronischen Dingern, diesen Computern, habe ich nie ernst genommen. Aber es hat erstaunlicherweise eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Diese Dummköpfe waren bereit, Unsummen zu bezahlen für ein paar Daten, die wir früher alle im Kopf hatten. Ist es nicht so? Genau, mit dem Taschenrechner begann das ganze Übel. Bevor es Taschenrechner gab, wusste ich genau, was zum Beispiel 12x12 gibt. Heute aber muss ich nachdenken. Aber es gibt einen Trick. Man nimmt zuerst 10 mal 12, das gibt 120. Dann nimmt man noch einmal 10 mal 12, das gibt wieder 120. Und dann streicht man die beiden Nullen, dann hat man 2 mal die 12. Diese beiden Zahlen nimmt man von rückwärts, so bekommt man 2 mal 21. Jetzt zählt man diese beiden Zahlen zusammen, das gibt 42. Jetzt muss man nur noch einmal 10 mal 12 nehmen, das gibt wieder 120. Und jetzt kommt der Trick. Man muss von der Zahl 120 die 2 und die 0 austauschen, so bekommt man 102 und das zählt man zu den 42 und kommt auf 144. Hat vielleicht jemand einen Taschenrechner da, um das zu kontrollieren? Das ist verblüffend. Das ist einzigartig. Haben Sie vielleicht auch noch einen Trick, um 5 und 5 zusammenzuzählen? Kein Problem. Zuerst rechnen Sie 10 mal 5, das gibt 50. Jetzt streichen Sie die 0 und nehmen Sie noch einmal 10 mal 5 und streichen wieder die 0 und zählen die beiden Zahlen zusammen, also 5 und 5. Das gibt dann natürlich 10. Wir schwiegen eine Weile vor Ehrfurcht, ehe Frau Potter doch noch in Tränen ausbrach. Ob es wegen des Verlustes war, den sie durch die Ermordung ihres Sohnes erlitten hatte, oder ganz einfach, weil ihr der Polizist den Nerv tötete, blieb uns allen verborgen. Mein Berufskollege folgte mir in mein Büro, weil er begierig darauf war, zu erfahren, wie ich den komplexen Fall in meinem Büro zu lösen gedachte. Oh, unter dem Schreibtisch? Sie lösen den Fall, indem Sie sich unter Ihren Schreibtisch legen? Die meisten Fälle lösen sich von selber. Das ist ein Naturgesetz. Oh, Sie untertreiben. Ich weiß. Sie wissen schon längst, wer der Mörder ist und möchten mich auf die Folter spannen. Ich habe natürlich auch eine Theorie. Bitte schön, langweilen Sie mich damit. Ich werde danach entscheiden, ob ich Ihnen einen Whisky einschenke oder die Flasche als Wurfgeschoss benutze. Also, ich sehe das so. 3 Leute waren in dem Haus. Alle hatten ein Motiv. Das ist gut, das ist gut. In den Krimis ist es immer so, zuerst haben alle ein Motiv, doch der, den man am wenigsten verdächtigt, das ist der Mörder. Wen also verdächtigen wir am wenigsten? Michael Jackson und Martina Hingis. Genau, genau. Aber die beiden hatten kein Motiv. Moment mal, aber natürlich. Natürlich. Der Mann hat noch andere Leute bestohlen. Dann könnte es jeder gewesen sein, der eine solche elektronische Agenda besitzt. Ha! Aufstehen, Maloney. Wir müssen alle überprüfen, die so ein Gerät besitzen. Ich schmiss eine leere Whiskyflasche nach ihm, traf aber nur ein altes Bild, das an der Wand hing und auf dem eine Sommerlandschaft zu sehen war. Das Bild hatte mir vor Jahren eine Klientin geschenkt. Ich hatte immer gehofft, dass es eines Tages Feuer fangen würde, doch jetzt fing es die Flasche und segelte zu Boden. Wenig später füllte sich mein Büro mit 3 jungen Gestalten. Kollege Nase war begeistert, ich weniger. Die 3 Hauptverdächtigen, aber keine Angst, wir verdächtigen sie nicht. Nur die Polizei macht das. Wir sind schon einen Schritt weiter. Das will ich schwer hoffen. Es ist demütigend, von der Polizei verhört zu werden. Ich habe nicht Karriere gemacht, um dann so etwas erdulden zu müssen. Was also gedenken Sie dagegen zu tun? Oh. Ich lade Sie zu einem Nachtessen ein. Ich glaube kaum, dass Sie sich meinen Appetit leisten können. Zudem sind Sie nicht mein Detektiv. Genau, ich bin es, der diese Dame vor dem Schlimmsten bewahrt. Und Sie, Herr Nase, sind für meine Unversehrtheit verantwortlich. Haben mir bereits einen Anzug ruiniert bei dem Verhör. Diese Leute auf dem Polizeiposten sind rücksichtslos. Sie rauchen. Das bringt man nicht mehr aus dem Kaschmir raus. Das ist empörend. Ja, und wer vertritt mich, bitteschön? Ich bin ebenfalls verhört worden. 2 sogar. Dabei hatte ich in meinem Leben nie eine Waffe in der Hand. Und dazu kommt, dass ich doppelt geschädigt bin. Einmal durch die Verhöre und einmal, weil der Kerl meine Agenda vertauscht hat. Was denn? Sie fanden bei dem Toten nicht Ihre eigene Agenda? Nein! Es ist das gleiche Modell. Aber es sind ganz andere Adressen und Termine eingetragen. Sogar Notizen hat sich diese Frau gemacht, ganz lange. Sogar ein Liebesbrief. Die schmolz richtig dahin. Ist in einen verheirateten Mann verknallt, würde mir nie passieren. Ich teile nicht gerne. Frau Hotz, ganz unter uns, ich bin nicht verheiratet und ich habe festgestellt, dass sich unsere Seelen irgendwie nah sind. Sind Sie Steinbock? Das wäre ideal. Nein, nein, ich bin Löwe. Aber mein Aszendent ist frei wählbar, wenn Sie wissen, was ich meine. Wir könnten sozusagen unsere Agenten verschmelzen, fusionieren zu einer neuen Agenda für uns beide. Was meinen Sie? Ich meine, dass wir Wichtigeres zu tun haben. Wir müssen den Mörder finden. Ja, übrigens, ich bin Steinbock. Ach, das ist doch sowieso alles Humbug mit den Sternen. Also gut. Ich bin bereit, diesen Abend mit Ihnen zu verbringen, Herr Luft. Aber nicht in meinem Büro. Das ist aber schade. Und wer sucht nach dem Mörder? Überlassen Sie mir die falsche Agenda. Sie wird uns vielleicht auf die Spur des Mörders führen. Diese Agenda gehört einer Frau. Da bin ich sicher. Ah, eine Mörderin? Vielleicht eine, die ihre Opfer aufschlitzt? Als die Damen und Herrschaften noch immer keine Anstalten machten, mein Büro zu verlassen, atmete ich tief ein und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, ich schmiss alle raus. Danach fühlte ich mich etwas besser. Auf dem Polizeipräsidium präsentierte ich meine Theorie und hoffte, dass der Polizist mir die mühselige Arbeit der Beweisbeschaffung abnehmen würde. Stattdessen laberte er mir den Kopf voll mit astronomischen Himmelserscheinungen. Das ist faszinierend, Maloney. Dieser Harle Pop ist mehr als nur ein Komet. Manche Leute glauben ja an Zeichen und Wunder. Im Schweif sollen UFOs mitfliegen. Also ich persönlich halte nicht viel davon. Andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass diese Außerirdischen Interesse daran haben, einen Beamten wie mich in ihr Sonnensystem zu entführen. Vielleicht sind dort die Malonis an der Macht. Was für ein Chaos, Maloney. Unvorstellbar. Ein Planet voller Beamter würde sich in eine Aktennotiz auflösen oder von der Steuer abgeschrieben. Apropos Steuern, Maloney. Ich bin dafür, dass man Leuten, die keine Steuern bezahlen, auch keine Rente auszahlt, wenn sie mal alt werden. Natürlich kann man Ausnahmen machen, zum Beispiel erfolglose Privatdetektive, die könnte man als abschreckendes Beispiel in Schulen vorführen. Was meinen Sie, Maloney? Leute wie Sie braucht man nicht in Schulen vorzuführen, weil die Schulen bereits voll von solch abschreckenden Beispielen sind. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Polizisten und einem Lehrer? Der eine verhaftet, was der andere angerichtet hat. Das ist jetzt aber unfair, Maloney. Unsere Lehrkräfte geben sich große Mühe, aus diesen asozialen Kindern, die heute in viel zu großen Hosen herumlaufen, einigermaßen anständige Bürger in Buntfaltenhosen zu machen. Der Tote in dem Haus trug Buntfaltenhosen und war trotzdem ein Dieb. Dagegen kann man nichts machen. Buntfaltenhosen darf jedermann, ja sogar jede Frau tragen. Ich gehe davon aus, dass der Mann von einer Frau ermordet wurde, die jetzt mit einer falschen Agenda herumläuft. Und wie bitteschön hat dieser Dieb herausgefunden, wem all die Agenten gehörten? Hat er die Opfer alle persönlich gekannt? Und haben diese Idioten ihre eigene Hausnummer ständig vergessen und deshalb in die Agenda eingetragen? Ich ging essen und kaute hartnäckig an einem Steak herum. Dazu trank ich eine scheußliche Limonade, die meinen Mund verklebte wie Karamellbonbons. Während einer Tasse faden Kaffees spielte ich ein wenig auf einem Handy herum, das ich mir von meinem letzten Honorar gekauft hatte und das mich seither ständig begleitete, ohne dass ich dadurch zu mehr Klienten oder Geld gekommen wäre. Immerhin gelang es mir, die drei Verdächtigen an jenen Ort zu lotsen, an dem die Leiche des Diebes gefunden worden war. Mein Berufskollege schlief derweil in meinem Büro und richtete deshalb keinen größeren Schaden mehr an. Muss das denn sein? Ich verkehre normalerweise nicht an solchen Orten. Er will uns provozieren, ganz eindeutig. Ihr glaubt, dass wir etwas mit dem Mord zu tun haben? Aber wir lassen uns nicht provozieren. Wir sind ganz ruhig. Jetzt sagen Sie uns endlich, was los ist, Maloney. Sie haben mich mitten aus einer Sitzung der Geschäftsleitung geholt. Das ist natürlich bedauerlich. Jetzt wird nichts mit dem Wirtschaftswachstum, nur weil ich die geistige Elite hier in diesem Abbruchhaus versammelt habe. Ihre Minderwertigkeitskomplexe interessieren uns nicht. Genau. Und meine Agenda haben Sie auch nicht gefunden. Sie taugen nicht viel. Ich würde ihn nicht anstellen für gar nichts. Ich arbeite nur für Leute wie Sie, wenn ich nicht anders kann. Leider kann ich oft nicht anders. Zum Beispiel jetzt, wenn ich diesen Mord aufklären möchte. Sie alle drei werden sich mein Honorar schön brav aufteilen. Und um uns das zu sagen, haben Sie uns hier versammelt. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ich werde Sie verklagen. Es gibt sicher einen Paragraphen, der gegen Sie spricht. Davon gibt es eine ganze Menge. Doch das interessiert mich jetzt nicht. Der Dieb hat Sie alle drei gekannt. Er hat auch die Frau gekannt, die ihn vermutlich umgebracht hat. Denken Sie mal scharf nach, ob Sie vielleicht Mitglied im gleichen Tennisclub sind. Ich spiele nicht Tennis. Das ist total out. Ich spiele Golf. Ich hasse Männer, die Golf spielen. Das sind Langweiler. Es gibt Ausnahmen. Ich aber spiele weder Tennis noch Golf, sondern Badminton. Also, so kommen wir nicht weiter. Ich muss um 4 in den Fitnessclub. Ich komme mit. Ist es nicht erstaunlich? 2 Jahre schon gehen wir in den gleichen Fitnessclub, ohne dass wir uns begegnet sind. Was ist das für ein Fitnessclub? Das ist nichts für Sie, Maloney. Solange Ihre Kreditkarte nicht goldig glänzt, hatten Sie dort nichts verloren. Es ist der VIP-Club unteres Seebecken. Da gehe ich auch hin. 2x wöchentlich. Na also! Vermutlich haben Sie alle dort auch Ihre Agenda letztmals gesehen. Er hat recht. Mir wurde sie im Auto geklaut, als ich im Club war. Ja, das könnte auch bei mir so gewesen sein. Wenn es dieses unangenehme Treffen an diesem unangenehmen Ort verkürzt, würde ich mich gerne den Damen anschließen. Ja, auch ich wurde im Fitnessclub Opfer dieses dreisten Diebes. Und was jetzt? Maloney will sein Honorar. Wer trägt denn heute noch Bargeld mit sich herum? Außer mir niemand, natürlich. Herr Luft fand immerhin in seiner Jacke eine Zehnernote, die so aussah, als hätte sie schon mehrmals alle Jahreszeiten in der Jacke miterlebt. Er überreichte mir das Geld feierlich und gelobte, mir eine Banküberweisung zu machen. Ich bestand darauf, dass er mir seine Membercard für den Fitnessclub übergab. Danach ließ ich die drei stehen und rief in meinem Büro an. Mein Berufskollege gähnte ausgiebig in den Hörer. Eine Stunde später trafen wir uns in dem Fitnessstudio. Er hatte die falsche Agenda von Frau Hotz dabei. Es gelang uns problemlos, mit einer einzigen Karte einzutreten. Weshalb muss ich mich abstrampeln? Sie sind schließlich der Jüngere. Je älter, desto größer die Gefahr, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung einzugehen. Sie erhöhen gerade Ihre Lebenserwartung. Wer sagt Ihnen, dass ich so lange leben möchte? Wenn es piept, müssen Sie weniger Gas geben, hat die Instruktorin gesagt. Bei Ihnen piept es aber nie. Ja, ich habe bereits 100 Kalorien verbrannt. Ich bin doch nicht Alex Zülle. Sie strampeln weiter, bis die Maus den Käse riecht. Ja, aber das ist doch idiotisch. So etwas habe ich noch nie gesehen. Nicht beim schlechtesten Kurs wird so etwas gelehrt. Legt einfach die Agenda auf den Boden und hofft, dass die Mörderin ausgerechnet heute etwas für ihre Fitness tut. Ich habe im Gegensatz zu Ihnen die Einträge in der Agenda gelesen. Sie ist hier. Und danach trifft sie sich mit ihren Geliebten. Was kümmert mich das? Nach dieser Tortur bin ich nicht mehr Mensch genug für eine flotte Liebesnacht. Sie sind auch nicht der Geliebte der Mörderin. Ja, ich hoffe bloß, dass ich zuschauen darf, wenn die Mörderin sie aufschlitzt, Maloney. Moment mal. Da, die Frau schielt zu der Agenda. Ist sie das, Maloney? Tatsächlich näherte sich eine Frau in glänzendem Gymnastikdress der Agenda. Sie hob sie auf, schaltete sie ein und tippte mit einem Stift auf den kleinen Bildschirm. Ihre Augen weiteten sich. Sie schaute sich mit errötetem Kopf um und wollte die Agenda in ihrer Sporttasche verschwinden lassen. Doch ich war schneller. Hey, was soll das? Überfall, Belästigung, Vergewaltigung, Notzucht, Entführung! Wieso hilft mir denn niemand? Möchten Sie unbedingt, dass alle Anwesenden erfahren, dass Sie eine Mörderin sind? Ich? Das ist eine Lüge. Sie können mir nichts beweisen. Hat mein Mann Sie geschickt? Sehr, sehr gut machen Sie das, Maloney. Sie wird gleich gestehen. Das ist das erste Mal, dass ich einen Mord aufkläre. Sie klären hier gar nichts auf. Verständigen Sie lieber die Polizei, ehe die Dame mich mit ihrem Mitgliedsausweis ermordet. Ich will meinen Anwalt sprechen, jetzt sofort. Das ist Pech. Ihr Anwalt hat erst in einer Stunde eine Verabredung mit Ihnen. Dr. Däubelbeiß, Anwalt und Geliebter. Steht alles in Ihrer Agenda? Ja, das habe ich auch gelesen. Voyeure, Elende. Wollte sie der Dieb erpressen? Drohte ihr, ihr Mann von ihrer Liaison mit Justitia zu erzählen? Das konnte ich doch nicht durchgehen lassen. Er hätte mein Leben zerstört. Immer und immer wieder hätte ich zahlen müssen. Und dabei zahle ich nicht gerne. Ich kriege Bauchkrämpfe, wenn ich eine Überweisung machen muss. Ich bin in Therapie deswegen. Im Gefängnis müssen Sie keine Überweisungen mehr machen. Ich werde ein Buch darüber schreiben. Genau, ja. Der Kurs Schriftsteller in 10 Seiten hat noch Plätze frei. Bestsellerliste. Ich komme. Glücklicherweise erschien das Buch nie. Herr Nase versuchte sich noch eine Weile als Privatdetektiv, besuchte danach den Kurs Sozialhilfeempfänger in 3 Tagen und lebt seither von der Fürsorge. Ich kam mit einem blauen Auge und roten Kontoauszügen davon. Die 3 tollen Geschäftsleute haben mir nie ein Honorar überwiesen. So geht das. Ein Honorar. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Agenda.